Andacht vom 13.04.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Überfließendes Leben. Ich war heute einfach ein bisschen mit Jesus zusammen. Plötzlich dachte ich an Johannes 10. Ich habe gelernt, mich nicht beunruhigen zu lassen, wenn ich verschiedene Gedanken habe. Ich beruhige mich selbst und prüfe, ob es der Heilige Geist ist oder ob es meine Gedanken sind. Herumwandernde Gedanken sind nicht das Problem. Ich teile mein Geheimnis mit euch. Wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, wenn meine Gedanken dann spazieren gehen, ich nutze sie. Ich bringe mein Denken einfach zurück zu Jesus. Zum Beispiel, wenn du da sitzt und die Bibel liest und dann denkst du an deine Kinder, die einen anstrengenden Schultag vor sich haben und an all deine Aufgaben, dann beginnst du dich zu stressen, du machst dir Sorgen. Dann bist du weg von der Ruhe in Jesus. Du denkst an die vielen Dinge, die heute vor dir liegen. Ich sage euch, was ich mache. Ich kämpfe nicht dagegen. Ich sage, Jesus, du bist so wunderbar. Du hast mir meine Kinder gegeben, weil sie von dir kommen. Und wir werden einen wunderbaren Tag verbringen. Ich lasse nicht mehr zu, dass mein Denken mir 1000 Gedanken anliefert. Ich beruhige sie und komme zurück zu Jesus. Also, ich saß so da und dachte plötzlich an Johannes 10. Viele Christen kennen dieses Kapitel. Jesus sagt, er ist der gute Hirte. Vers 10 ist sehr bekannt. Er ist der gute Hirte. Der Dieb kommt und zerstört und raubt. Aber Jesus gibt uns überfließendes Leben. Als erstes müssen wir in unseren Herzen ergreifen, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um uns zu erretten, damit wir in den Himmel kommen. Ja, Jesus ist derjenige, zu dem ich kommen muss, damit er mir meine Sünde vergibt. Aber er kam nicht nur, um meine Sünden zu tragen. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube, dass es ein wunderbares Leben nach dem Tod für Christen gibt. Doch dieses Denken ist so begrenzt. Es bezieht sich nur auf das Leben nach dem Tod. Wenn ich sterbe, beginnt mein wahres Leben. Ich sage euch, dein ewiges Leben beginnt in dem Moment, wo du dich bekehrt hast. Daher findet dein ewiges Leben genau jetzt statt. Es war sehr herausfordernd für die Jünger, was Jesus sagte. Ein Rabbi sprach normalerweise nie so. Ein Rabbi durfte nie von Gott als Vater sprechen. Denn Gott war dieser heilige, entfernte, strafende Gott. Jesus aber sagt, redet mit dem Vater. Er sagt, wenn wir ihm glauben, kommt der Himmel auf die Erde. Für mich ist es nicht wahr, dass der Himmel nach unserem Leben auf der Erde beginnt. Der Himmel soll eine Fortsetzung des hiesigen Lebens auf der Erde sein. Ich treffe Menschen auf der ganzen Erde. Hier ist meine Auffassung, nur sehr wenige Christen leben ein Leben in Überfülle. Jesus hat uns Leben, überfließendes Leben gegeben. Wenn wir das nicht erleben, leben wir unser Christenleben nicht vollständig. Das Leben, das Jesus hier präsentiert, ist ein sehr spezielles Leben. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für euch. Für Leben gibt es im Griechischen zwei unterschiedliche Worte. Das Wort für Leben in Vers 10 ist ein anderes als das in Vers 11, wo Jesus sagt, ich gebe mein Leben. In Vers 11 heißt das griechische Wort Psyche, das irdische Leben. Vers 10 spricht von Zoe. Das bedeutet ein Leben voller Güte und Überfülle. Ein Leben, das dieselbe DNA dessen hat, der es gibt. Das Leben, das Jesus uns gegeben hat, ist vollkommen unterschiedlich zu jedem anderen Leben. Es ist ein Leben, in dem es egal ist, was um dich herum stattfindet. Es ist voller Gott, nichts kann dich stoppen. Hier ist das Verrückte, was Jesus tat. Jesus hat uns Zoe gegeben. Das wäre ja schon genug gewesen, das unglaublichste Leben, das es gibt. Aber er sagte, Zoe leben im Überfluss. Schaut, Jesus möchte nicht nur, dass du das beste Leben, das es gibt, genießt. Er möchte, dass du es in Überfülle hast und lebst. Wenn du dahin kommst, dass du dieses überfließende Leben Gottes lebst, wird es überfließen. Dann wird alles um dich herum trinken von diesem Leben. Überall, wo ich hinkomme, gibt es Menschen, die Durst haben nach dem Leben, das ich habe. Viele haben einen Durst und wissen nicht einmal davon. Oder sie wissen nicht, wonach sie dürsten. Sie suchen dieses Leben im Natürlichen. In Sex, Geld, Süchten, Familie und so weiter. Und letztendlich sind sie verletzt und enttäuscht. Sie trinken von der falschen Quelle. Und weil sie das tun, werden sie nie zur Quelle werden. Wenn ich das überfließende Leben habe, wird jeder um mich herum teilhaben an meinem überfließenden Leben. Jeder wird Jesus darin erkennen. Wenn wir das einmal verstanden haben, das konfrontiert viele Leute. Hören wir auf, Dinge zu horten. Ein Beispiel. Wenn ich 1 Million irgendeiner Währung hätte, wenn ich das Geld horten würde, ich würde es nicht weitergeben und es würde mich nicht befriedigen. Festhalten ist ein Zeichen von Unglauben. Denn tief in deinem Herzen glaubst du nicht, dass dein überfließendes Leben von Jesus kommt und nur von ihm. Ich werde mehr Freude dabei haben, das überfließende Leben weiterzugeben, als es zu behalten. Du wirst nie Freude und Befriedigung haben, wenn du das Leben von Jesus nicht weitergibst. Lass es aus dir hinausfließen. Die Menschen finden es so schwer, das zu verstehen. Leben mit geöffneten Händen. Ich kann kein überfließendes Leben von Jesus empfangen, wenn meine Hände geschlossen sind, weil sie anderes festhalten. Empfangen bedeutet im Griechischen ergreifen. Das muss ich mit geöffneten Händen tun. Die Wahrheit ist, du brauchst nichts zum Leben, was Jesus nicht für dich bereitet hat. Jesus hat gezeigt, wie man es lebt. Er hat alles für dich vorbereitet. Aber wir wollen nicht leben wie er, aus unserem schrecklichen Unglauben im Herzen. Ich sagte erst vor ein paar Wochen zu Debbie, wenn ich alles verlieren würde, was ich habe, das Haus, das Auto, das Geld, alle Menschen, meinen Dienst für Brasilien Kids Care, es würde mich kein bisschen stören. Denn alles, was ich brauche, habe ich in Jesus. Weil ich meine Hände geöffnet habe, kann ich jede Sekunde, Tag und Nacht empfangen und geben, geben, geben. So werde ich ein Kanal des unglaublichen Zoe-Lebens Jesu. Ich sehe das auf der ganzen Welt. Die Menschen stürzen in die Falle der letzten Tage. Jesus sagt, in den letzten Tagen werden schlimme Ereignisse geschehen. Das Erste, was passieren wird, die Menschen werden selbstsüchtig werden und frustriert. Leider sind viele Christen so. Sie verstehen nicht, mit geöffneten Händen zu leben. Sie werden nicht zum Kanal für das Leben in Fülle. Sie wollen alles für sich. Das ist das Problem. Wir denken immer, wir sind die Quelle dessen, was wir haben. Alles, was ich von Gott erhalte, ist meins. Deshalb behalten wir. Aber wir öffnen unsere Hände nicht. Jemand fragte mich: Reinhard, kann ich alles teilen, was ich habe? Ja, klar. Hör zu, es ist egal, woher ich etwas habe. Es mag einen Wert haben im Sinne der Welt. Aber wenn es ewigen Wert hat, kommt es von Jesus. Wenn es von Jesus kommt, kann ich es weggeben, denn Jesus hat die Überfülle. Ich erhalte es immer neu. Jesus verspricht uns das Leben in Überfülle. Meine Freunde, ich schocke euch jetzt. Wie ihr mit eurem Geld umgeht, zeigt euren Glauben. Hast du die Bereitschaft zu geben, aber nicht dein Geld? Du bist nicht der Eigentümer der ewigen Güter, du bist der Verwalter. Ich bin der Verwalter meiner Zeit, meiner Geschenke, meiner Kraft, meiner Offenbarungen. Wenn ich mit offenen Händen lebe und fließen lasse, wird mein Leben nicht mehr schal sein. Es gibt einiges, was dein Herz verstört, wenn du lernen willst, mit offenen Händen zu leben. Du sagst: Ich brauche das, oder was wird geschehen, wenn ich es dann brauche und es nicht habe? Aber das ist Unglaube. Wenn du überfließendes Leben in Jesus hast, wird es nie aufhören zu fließen. Das Problem ist, dass viele Christen denken: Jesus gab es mir, es ist mein, mein Haus, mein Auto, mein Dienst, meine Gemeinde und so weiter. Und dann sind sie deprimiert, weil sie daran festhalten. Meins, meins, meins. Wie kann ich mich zum Eigentümer des Lebens im Überfluss machen, wenn Jesus der Eigentümer ist? Ich soll sein Leben herausfließen lassen aus mir. Je mehr ich mein Leben lebe und Jesu Überfluss aus mir herausfließen lasse, desto freudiger und erfüllter wird mein Leben sein. Jesus sagt nicht nur: Ich gebe euch überfließendes Leben, er sagt: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu zerstreuen und zu töten. Jesus möchte, dass du in diesem unglaublichen, überfließenden Leben lebst. Aber das wirst du erst können, wenn du den Dieb in deinem Herzen konfrontierst. All die Christen, die ich getroffen habe, sind der Meinung, dass Satan der Dieb ist. Das ist falsch. Wir müssen verstehen, wer der Dieb ist und wie wir ihn überwinden können. Wenn Satan der Dieb wäre, müssten wir dauernd Angst vor Satan haben, weil er rauben will. Dann würden wir in ständiger Anspannung leben, im Kampf gegen den Teufel. Das kann nicht sein, zumal Jesus hier überhaupt nicht von Satan spricht. Außerdem redet er in der Mehrzahl, Diebe, Vers 8. Satan kann nicht in der Mehrzahl stehen. Wer also ist der Dieb? Der Dieb ist die Religion. Sie verschließt das Herz vor dem gütigen Gott. Sie raubt durch Lügen und Enttäuschungen und so tötet sie uns und zerstört uns. Jesus, du bist so wunderbar. Vergib mir meine Sünde. Ich komme in den Himmel und jetzt mache ich alles, damit ich sicher sein kann, dass du es mir gibst. Jesus, gib mir dieses überfließende Leben und ich bete 2 Stunden am Tag. Ich tue dies oder das. Wir nehmen die Fülle Jesu nicht an, wir machen es selbst. Religion ist, das Leben Jesu immer außerhalb von Jesus zu leben. Jesus und ein bisschen Bibel lesen, Jesus und eine Stunde beten, Jesus und Gutes tun und so weiter. Hör zu, deine Zeit mit Jesus soll keine Zeit sein, in der du versuchst, etwas bei Jesus zu erreichen oder etwas von ihm zu bekommen. Du sollst Zeit mit ihm verbringen und darauf warten, dass er den Unglauben in deinem Herzen konfrontiert, dass er dir aufzeigt, wie sehr er dich liebt, dass er dich auffüllt. Du musst ihn nicht überzeugen, er hat schon alles gegeben, er hat's vollbracht. Du brauchst es nur zu ergreifen. Wenn wir die wahre Kirche Christi sind, wird diese Andacht das Umfeld rund um uns herum verändern. Die Fülle Jesu wird uns erfüllen. Wir geben sie weiter. Die Menschen um uns herum verändern sich. Es geht nur um Jesus. Schaut weg von euren Umständen. Schaut auf Jesus. Sagt: Du bist mein Leben im Überfluss. Ich will nicht allein trinken. Ich will es aus mir herausfließen lassen. Dann werden Finanzen, Liebe, Güte, Aufgaben und alles andere zu uns fließen. Schaut, die Urkirche war bekannt für ihre Großzügigkeit, Liebe, Freundlichkeit, Brüderlichkeit. Es ist so einfach, aber wir machen es so kompliziert. Sagt einfach: Danke, Jesus, für die Heilung. Danke für Versorgung. Danke für die Menschen um mich herum. Danke für deine Hilfe. Dann wirst du mehr als alles andere sagen: Danke. Danke, Jesus. Danke für diesen wunderbaren Tag, den du mir heute gegeben hast. Ein Tag der Güte Gottes, ein Tag des Überflusses, ein Tag in der Liebe Gottes. Ich werde alles ergreifen, was du mir heute bereitet hast. Dann werden wir dieses überfließende Leben in uns tragen und leben und weitergeben. Jesus ist der gute Hirte, der einzige Hirte.